Morning. Guten Morgen. You know, so many times we live in reaction to the devil and circumstances instead of living in response to the Father because we doubt his goodness. So oft leben wir in Reaktionen auf den Teufel und die Umstände, anstatt als Antwort auf den Vater zu leben, weil wir seine Güte anzweifeln. Think about it. Denk darüber nach. If you don't really If you're not really convinced of his amazing goodness, wenn du nicht wirklich von seiner unglaublichen Güte überzeugt bist, you will live a reactionary life. Wirst du ein Leben aus lauter Reaktionen führen. You'll react to the circumstances, to the difficulties, to the problem all around you. Du wirst auf die Umstände reagieren, auf Schwierigkeiten, auf Probleme, auf alles um dich herum. Jesus did nothing only what he saw the Father do. Jesus tat nichts, außer was er den Vater tun sah. So how did Jesus live his life? Wie lebte Jesus sein Leben? He lived his life in response to the goodness of God and not in reaction to the problems around him. Er lebte sein Leben als Antwort auf die Güte Gottes und nicht als Reaktion auf die Probleme um ihn herum. You know, our conviction of God's goodness must be so firmly established in our heart. Unsere Überzeugung über die Güte Gottes muss in unseren Herzen so fest verankert sein, that any question that is unanswered can never undermine what we believe about his goodness. Dass keine unbeantwortete Frage untergraben kann, was wir über seine Güte glauben. In other words, in anderen Worten, if I see a problem, a question that I don't have an answer to it, wenn ich ein Problem sehe, eine Frage, auf die ich noch keine Antwort habe, it can never create a doubt in my heart about the goodness of God. Kann das in meinem Herzen nie über die Güte Gottes Zweifel auslösen. That's how firmly and how sure the goodness of God needs to be the conviction of the goodness of God needs to be established in our heart. So fest und so sicher muss die Überzeugung über die Güte Gottes in unseren Herzen verankert sein. So many people, they give more credit to difficult questions and unanswered circumstances. So viele Menschen schenken den Schwierigkeiten und unbeantworteten Umständen mehr Glauben, then they give credit to the incredible goodness of God. Als sie der unglaublichen Güte Gottes Vertrauen schenken. This is something that really needs to be changed in our life. Das ist etwas, was in unserem Leben wirklich verändert werden muss. It doesn't matter how many answers to the question there are, you need to settle in your heart. God is a good God. Es spielt keine Rolle, wie viele unbeantwortete Fragen du hast. In deinem Herzen muss verwurzelt sein, Gott ist ein guter Gott. You know what? There are so many things we would not even experience if we would be more convinced of his goodness. Es gibt so viele Sachen, die wir nicht einmal erleben würden, wenn wir mehr von seiner Güte überzeugt wären. Because like I've already said earlier in the series, many things we experience not because of God, but because of a wrong heart belief. Wie ich schon zu Beginn dieser Serie gesagt habe, erleben wir viele Dinge nicht wegen Gott, sondern aufgrund unseres falschen Herzensglaubens. You know, I don't believe the Lord's Prayer is a just prayer model just to be rattled off, you know, empty repeated. Ich glaube nicht, dass das Vaterunser ein Gebetsmuster ist, das heruntergeleiert, gedankenlos wiederholt werden soll. You know, Jesus was basically giving us some principles. Jesus gab uns grundsätzlich ein paar Prinzipien. I've done a long series on prayer in the New Covenant. Ich habe über das Gebet im Neuen Bund eine lange Serie gemacht. But just think about this thought. Denke nur über diesen Gedanken nach. One of the heart's desires that Jesus expresses is that we would be completely delivered from evil. Einer der Herzenswünsche, den Jesus ausdrückt, ist, dass wir vollkommen frei vom Bösen sind. The word evil comes from a root word that has to do with pain. Das Wort böse kommt aus dem Wortstamm, was mit Schmerz zu tun hat. That word pain comes from another root word which has to do with being poor. Dieses Wort Schmerz kommt von einem anderen Wortstamm, was mit arm sein zu tun hat. So basically Jesus shows up and he says, listen, It's the Father's desire that you are delivered from all poverty, pain, evil, all of these bad things. Grundsätzlich zeigt Jesus, hör zu, es ist der Wunsch des Vaters, dass du von Armut, von Bösen, vom Schmerz, von all diesen schlechten Dingen frei bist. You know, there is a very, very distorted teaching about prosperity and money in the Christian world. Es gibt eine sehr, sehr verdrehte Lehre über Wohlstand und über Geld in der christlichen Welt. It's a teaching of selfishness and egoism and love of money and greed. Es ist eine Lehre über Selbstbezogenheit, Egoismus, Geldliebe und Gier. I think it's very evil teaching. Ich denke, dass diese Lehre sehr teuflisch ist. But let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. Just because there is a distortion of the truth does not give anybody the right to say that God wants us to live in poverty. Nur weil es eine Verzerrung der Wahrheit gibt, gibt es niemandem das Recht zu sagen, dass Gott will, dass wir in Armut leben sollen. That is a evil thing to do. Das ist eine üble Sache. If you accredit poverty to something to do with God, let me take you to places where people don't even know how to survive tomorrow. Wenn du glaubst, dass Armut etwas mit Gott zu tun hat, dann lass mich dich zu Orten führen, an denen Menschen nicht einmal wissen, wie sie den morgigen Tag überleben können. Let me take you to a place where children are sold for sex, for just a few euros or reais, because there's lack of food, and tell them that's a blessing. Lass mich dich an einen Ort mitnehmen, wo Kinder für Sex verkauft werden, nur für ein paar Euros oder reais, weil sie kein Essen haben, und dann sage ihnen, dass es ein Segen ist. God hates poverty. He considers it an evil. Gott hasst Armut. Er hält es für böse. God hates sickness. He considers it an evil. Gott hasst Krankheit. Er hält es für böse. God hates sin. He also considers it an evil. Gott hasst Sünde. Er hält dies auch für böse. Jesus showed us the desire of the Father that we are supposed to be free from sickness, from sin, from poverty and all of these consequences thereof. Jesus zeigte uns das Verlangen des Vaters, dass wir frei von Krankheit, von Sünde, von Armut sein sollen und von all den Konsequenzen, die es gibt. You know, God wants our lives to be impacted with His goodness so much. Gott will, dass unsere Leben von seiner Güte so stark beeinflusst sind. That this evil thing like poverty, sin and sickness will not be part of our life. Dass diese bösen Dinge wie Armut, Krankheit und Sünde nicht Teil unseres Lebens sind. You know, these things are evil. Weißt du, diese Dinge sind böse. And God doesn't like this evil. Und Gott mag dieses Böse nicht. Here is the real problem. Hier ist das wirkliche Problem. The real problem is we pursue these things outside of the goodness of God. Das wirkliche Problem ist, dass wir diesen Dingen außerhalb der Güte Gottes nachgehen. So we want to live a righteous life by ourselves. That makes us self-righteous. Wir wollen also ein gerechtes Leben führen aus uns selber heraus, und das macht uns selbstgerecht. We want to live a life of prosperity without God being the source of our prosperity. That makes us people who love money. Wir wollen ein Leben im Wohlstand führen, ohne dass Gott die Quelle des Wohlstandes ist. Das lässt uns zu Menschen werden, die Geld lieben. See, we understand God is the one who wants us to be free from this evil, and He is the source of goodness and pleasure. Wir verstehen, dass Gott derjenige ist, der uns frei vom Bösen haben will, und dass er die Quelle der Güte und des Vergnügens ist. And we are the ones who access it through His goodness. Und wir sind diejenigen, die durch seine Güte Zugang haben. Then we will live good life. Dann werden wir ein gutes Leben leben. We will not be self-righteous, we will not be self-focused, and we will not be egocentric. Wir werden nicht selbstgerecht sein, wir werden nicht selbstfokussiert sein, wir werden nicht egoistisch sein. Tomorrow we keep going. Morgen fahren wir weiter.